Unser Oscar-Spezial ist jetzt in der dritten Runde. Anke Lewicke, LA-Korrespondent Wolfgang Stuflesser sind bei mir, beziehungsweise zugeschaltet in einem Fall. Wir wollen jetzt auf die Kategorie bester fremdsprachiger Film gucken. Deshalb die Frage nach LA. Wie haben Sie das denn in den letzten Tagen und Wochen eigentlich empfunden? Ist diese 3-Stunden-Komödie Toni Erdmann von Maren Ade irgendwie sowas wie ein Academy-konsensfähiger Film? Ja, sehr. Also wenn man nur mal auf die Medien hier schaut, die New York Times hat den Film augenzwinkernd gepriesen als, so hieß es da, die bei weitem lustigste knapp 3-stündige deutsche Komödie, die sie jemals sehen werden. Also mit großem Augenzwinkern. Hollywood Reporter schrieb, das sei ein einfach schöner Film, so bewegend wie unerwartet witzig. Und Leute aus der Branche sprechen mich hier wirklich bei Veranstaltungen an und sagen, wie toll ihnen dieser deutsche Film gefallen hat. Franklin Lennart zum Beispiel, der Erfinder der Blacklist, also der besten nicht produzierten Drehbücher, der ist selbst Academy-Mitglied und sagt, ja, Fahadi wird wahrscheinlich gewinnen mit der iranischen Beitrag, aber Toni Erdmann, das sei schon der bessere Film. Dann gucken wir nochmal auf die Konkurrenz. Fahadi mit The Salesman hat der Kollege gerade erwähnt, Anke, aber wie sieht die Konkurrenz sonst aus? Ja, dann gibt es auch noch den finnischen Boxerfilm, wo es mal wieder eine Underdog-Geschichte gibt. Dann gibt es natürlich wieder, es darf ja nicht fehlen, einen Film über den Zweiten Weltkrieg, den dänischen Film Unter dem Sand. Und da geht es eben um junge deutsche Soldaten, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eben die Minen absuchen müssen am Strand von Dänemark. Und natürlich passieren da tödliche Unfälle, aber es gibt natürlich auch eine Art Verständigung zwischen den Dänen und den Deutschen danach. Also das ist so ein klassisch traditioneller Film, der natürlich eigentlich auch in Hollywood gut ankommen könnte. Aber ich denke mir jetzt, egal wie es ausgehen wird, ich meine, Maren Ade hat doch sowieso gewonnen. Der ganze Erfolg, es gibt ein Remake und was ihr doch jetzt sicher ist, dass sie ihren nächsten Film genauso drehen kann, wie sie es möchte. Sie arbeitet ja sehr ausführlich, 7 Jahre hat sie gebraucht. Sie braucht lange für die Drehbuchentwicklung, sie braucht viele Drehtage, weil sie eben alles sehen, in allen Tonlagen immer wieder neu probt und das wird sie jetzt auf alle Fälle bekommen. Sie kann ihren Film so realisieren, ihren nächsten, wie sie möchte und das freut einen doch schon. Ist denn dieser Film Toni Erdmann in den USA, der seit ein paar Wochen schon in den USA zu sehen ist, auch denn ein Publikums, ja, ich sag noch nicht Magnet, aber ein Magnetchen zumindest? Naja, ich sag mal so, er hat 1 Million Dollar eingespielt. Das ist nicht besonders viel. Aber all die Filme, die wir zum Beispiel gerade genannt haben, als Kandidaten für den besten Film des Jahres, das sind alles keine Kassenknaller. Das ist alles nicht Star Wars, Rogue One oder sowas. Aber Maren Ade sagte mir gestern Abend hier am Rande einer Veranstaltung noch, dass Sony den Film jetzt nach den Oscars in deutlich mehr Kinos bringen will. Also da könnte die Aufmerksamkeit sich nochmal ein bisschen auszahlen. Man darf auch nicht vergessen, solche deutschen Filme laufen hier, oder nicht englischen Filme, laufen hier nur mit Untertiteln. Und wer sich durch 2-3 Viertelstunden deutsche Tragikomödie liest, sag ich mal, der muss schon ein besonderer Filmfan sein. Vielleicht warten wir da wirklich noch auf das Remake mit Jack Nicholson. Da hat ja hoffentlich Maren Ade am Ende zumindest finanziell auch noch was davon. Und was ich ja unheimlich schön finde, ist, dass die ganzen nominierten Regisseure für den nicht besten englischsprachigen Film sich zusammengetan haben, um eben ein Statement zu schreiben, wo es ja um den Travel Ban gegen Ashraf Farhadi oder überhaupt gegen Menschen aus den muslimischen Ländern geht. Und dass sie eben gesagt haben, dass Filmkunst eben keine Grenzen kennt, dass es gerade in Filmen darum geht, dass Kulturen sich untereinander austauschen können. Und das finde ich einfach eine schöne Geste. Da hat man das Gefühl, da sind nicht 5 Leute, die konkurrieren miteinander, sondern 5 Leute, die jetzt von ihren Filmen absehen und dieses politische Statement formuliert haben. Sollte The Salesman Ashraf Farhadi seinen 2. Oscar bekommen, muss man ja auch sagen, es ist auch eine schöne Reise eines Regisseurs, der vor 6-7 Jahren mit Nada and Simin ist. Separation so unbekannt war und jetzt vielleicht ab Montag 2-facher Oscar-Preisträger ist. Wir müssen leider zum Ende kommen, deshalb muss sich jetzt auch jeder hier bekennen und Farbe bekennen vor allem und ich frage in die Runde, erst nach L.A. Also, morgen sind die Oscars vergeben, wer wird der große Triumphator sein? Ganz klar La La Land und das ganz nicht ganz unverdient, sag ich mal. Ja, ich bin ja auch ein Fan von La La Land, aber ich drücke meine ganzen Daumen trotzdem Moonlight, weil das so ein wirklich ungewöhnlicher Film ist, der gar keine Geschichte erzählt, sondern immer wieder in die Situation eines afroamerikanischen Jungen geht und wir sehen ihm beim Älterwerden zu. Also der ist formal so ungewöhnlich, das finde ich einfach zu schön, wenn der morgen Abend gewinnen würde. Würde ich unterstreichen. Also Finger sind gedrückt. Wir werden sehen, was dann morgen Abend alles auf uns zukommen wird. Vielen Dank erstmal an meine Runde, LA-Korrespondent Wolfgang Stuflesser und die Filmkritikerin Anke Lewicke. Und wir bleiben noch ein bisschen bei den Oscars und widmen uns gleich der technischen Kategorie Beste visuelle Effekt.